Kapitel 9. Es war noch früh am Morgen, die orangene Sonne schickte gerade ihre ersten Sonnenstrahlen und die Vögel erwachten in ihren Nestern. Gemütlich schlenderte er eine Straße entlang, sie führte direkt durch das Villenviertel der Stadt. Denn obwohl es mit dem Bus wesentlich schneller gehen würde, nahm er stets diesen Weg. Im Bus war es immer schrecklich stickig und eng, er hasste dies und hielt sich sowieso immer von großen Menschenmassen fern, die wie die Ameisen auf einem Ameisenhügel saßen. Deswegen ging er jeden Morgen diesen Weg zur Schule, auch wenn er dafür eine halbe Stunde früher aufstehen musste. Die Welt um sich herum hatte er schon völlig vergessen. Zu tief war er in seinen Gedanken versunken, als er plötzlich eine Stimme seinen Namen rufen hörte. Motojo? Sein Blick löste sich von den grauen Gehwegplatten. Er drehte sich um, aber es war niemand zu sehen. Hier oben, sprach die Stimme erneut. Er schaute an einer fast 2 Meter hohen Mauer hoch. Mit gekrümmtem Rücken hockte dort ein Junge. Er kannte ihn nur flüchtig. Es war ein Klassenkamerad, mit dem er nie mehr als einen Satz gesprochen hatte. Es war einer der wenigen, die sich überhaupt am Unterricht beteiligten. Er hatte immer seine Hausaufgaben und saß ganz vorne, direkt vorm Lehrerpult. Daher nannte man ihn in der Klasse immer nur Streber. Seinen richtigen Namen kannte Moto nicht. Was machst du da oben? Nachdenken, antwortete der Junge. Und worüber? Karakorum. Weißt du, in einer uralten Sprache heißt er Schwarzer Berg. Was für ein seltsam passender Name für eine Festung der Magier. Sowieso ist einiges seltsam daran. Die Regierung behauptet ja, den Krieg gewonnen zu haben, aber was soll denn der Waffenstillstand? Wenn unsere Armee wirklich so stark ist, wie immer behauptet wird, warum hat man in den letzten 15 Jahren Karakorum nicht zurückerobert? Es ist doch sehr seltsam, dass man eine Schlacht gewinnt und dann vor den Toren des Feindes dann Halt macht, oder? Mir egal. Es sind nur irgendwelche Idioten, die sich wegen irgendeines Schwachsinns die Köpfe einschlagen. Krieg ist immer sinnlos und überflüssig. Der Junge sprang von der Mauer hinunter und lächelte ihn an. Du hast recht, es gibt so viel Sinnloses auf dieser Welt. Das stimmt, aber nicht die Welt muss sich verändern, sondern die Menschen selbst. Der Junge strahlte. Endlich hatte er jemanden gefunden, der ebenfalls seine negative Weltansicht vertrat. Die Frage ist doch aber, warum sie es nicht tun, oder sehen sie es nicht? Menschen nehmen immer den einfachsten Weg, antwortete Moto und schaute auf seine Armbanduhr. Es ist 8:10, willst du heute nicht in die Schule? Ja, doch. Wir können ja gemeinsam gehen. Zusammen gingen sie ein Stück schweigsam weiter. Motojo wollte schon wieder mit dem auf dem Boden starren beginnen, als der Junge stehen blieb und auf die andere Straßenseite zeigte. Auf der anderen Seite stieg gerade ein Mann in Anzug, Krawatte und mit einem Aktenkoffer in der Hand sehr eilig in sein Elektromobil ein. »Was meinst du?«, fragte Moto unwissend. »Naja, du meintest, Menschen nehmen immer den einfachsten Weg. Aber ein E-Auto ist doch nicht am einfachsten. Zwar können sich die Personen schneller von A nach B bewegen, aber dafür wird von ihnen auch verlangt, immer größere Strecken zurückzulegen. Ganz zu schweigen von den Kosten so eines Ungetümes.« Tja, manchmal sieht das nur auf den ersten Blick einfach aus. Einige Male brummte der Elektromotor leise auf. Dann ruckelte er und stotterte, bis er dann ganz abschmierte. Die Energiezellen sind wohl leer, bemerkte Moto und musste vor Schadensfreude ein wenig schmunzeln. Das kommt auch noch dazu. Ständig werden die Ressourcen der Natur verbraucht, nur damit man es ein wenig bequemer hat. Nach ein paar Sekunden schlenderten sie weiter die Straße hinunter. Moto schwieg, obwohl er sehr gerne weiter mit dem Jungen diskutieren wollte, aber ein Gedanke plagte ihn. Eine kleine Stimme, die ihm etwas einzureden versuchte, dass er sich von den Jungen fernhalten sollte. Sein Ruf wäre in Gefahr, wenn er sich mit so einem Außenseiter in der Schule blicken lassen würde. Er wäre dann ebenfalls ein Außenseiter und davor hatte Moto große Angst. Er war ja nie besonders beliebt gewesen, aber ein Außenseiter war er auch nicht. Er war neutral und versuchte jeglichen Stress zu vermeiden. Aber jetzt wandelte sich etwas in ihm. Eine neue Stimme schrie in ihm auf. Eine Stimme der Vernunft, die ihm sagte, dass solch ein Denken äußerst primitiv sei, und primitiv wollte er noch viel weniger sein. Auch wenn es leicht war, solchen Gedanken zu verfallen. Er ist kein Außenseiter, kein Schüler, kein Fremder. Er ist nur ein junger Mensch, und nur weil er individueller als andere Individuen ist, ist er nicht weniger menschlich, redete Moto sich ein und überwand so seinen inneren Konflikt. Nach ein paar Minuten des Schweigens, gerade standen sie an einer Kreuzung und warteten, dass die Ampel umspringt, als Moto den Mund wieder aufmachte. »Wie heißt du eigentlich?« In der Klasse nennen sie dich immer nur Streber. Was ist schon dein Name? Wenn der Name der Ausdruck für die Persönlichkeit eines Individuums ist, sollte sich jedes Individuum selbst einen Namen geben. Aber das geht doch nicht. Wie soll ein Baby sich einen Namen geben? Das ist die Aufgabe der Eltern, unterbrach Moto ihn, während sie die Straße überquerten. Mein Name ist Thomas, aber das bedeutet mir nichts. Thomas sagt weder aus, wer ich bin, noch wie ich bin. Es ist nur eine Folge von Buchstaben auf irgendeiner Schulakte oder dem Arbeitsheft. Es gibt diesen Namen bestimmt noch tausende Male und so schenkt er mir statt Individualität nur Anonymität. Aber Streber ist auch ziemlich individuell, ärgerte Moto ihn und bereute dies sofort. Er wollte ihn gar nicht verletzen. Doch Thomas lachte nur laut auf und nickte ihm zu. Das stimmt, aber ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Er ist aufgezwungen. Motojo Wintertal hatte sich ganz hinten im Klassenraum, gleich neben dem Fenster, alleine an einem Tisch gesetzt. Ein unangenehmes Gefühl hatte ihn im Besitz, seitdem er mit Thomas im Schlepptau in die Klasse gekommen war. Sie waren zu spät gewesen und die Blicke seiner Klassenkameraden konnte er wie spitze Nadelstiche auf der Haut spüren. Ihre Blicke waren leicht zu verstehen. Schon öfters war ihm dieser abwertende Blick aufgefallen, aber jetzt galten sie ihm. Er kämpfte gegen an, aber es war unglaublich schwer, seine Gefühle zu unterdrücken. Der Gang nach hinten kam ihm ewig vor, aber egal wie lange etwas auch erscheint, irgendwann ist es zu Ende. Als er sich dann hinsetzte, bemerkte er Thomas, wie er ein paar Mal zu ihm guckte, zögerte und sich schließlich auf seinen Platz setzte. Langeweile stellte sich ein. Eigentlich hatte er jetzt schon keine Lust mehr, wollte am liebsten einfach aufstehen und verschwinden, aber das konnte er ja nicht. Dieser Zwang umklammerte ihn und raubte ihm seine Freiheit, nach der sich sein junges Herz so sehr sehnte. Er war ein Gefangener der Gesellschaft, eingezäunt von unsichtbaren Grenzen und Regeln, die erst in dem Bewusstsein der Menschen zur Realität werden. Unfähig dagegen etwas zu tun, horchte er den Worten des Geschichtslehrers Burke, doch schon nach ein paar Minuten verlor er den Zusammenhang der Worte. Sie verwandelten sich in ein Labern, ein Fluss aus Worten, die alle fern und unwichtig erschienen. So verlor er sich langsam in seinen Gedanken und driftete immer mehr in eine Traumwelt ab. Sein Blick wanderte über die vorbeiziehenden Schäfchenwolken. Die Gedanken hatten sich in dem unendlichen Meer aus Wolken verfangen, als die laute Stimme des Lehrers ihn wieder weckte. »Kommen wir zum nächsten«, sprach er Berg laut, um die Aufmerksamkeit der Klasse wieder zurückzugewinnen. »Die Sugnata-Schlacht damals«, fuhr er fort, aber die Meldung einer Schülerin ließ ihn verstummen. Gelangweilt schaute Moto auf die Uhr. Noch eine halbe Stunde. »Ja, Margaret, hast du schon eine Frage?«, fragte Herr Burke voller Hoffnung, dass sich jetzt vielleicht mehr beteiligen würden. »Ja, das ist irgendwie schon ganz schön lange her. Ich würde sagen«, fing sie an, aber der Lehrer unterbrach sie sofort. »Wieso ich würde sagen? Du tust es doch gerade«, berichtigte er sie. Doch nun war Margaret noch viel unsicherer und ängstlicher als zuvor. Trotzdem war sie jetzt gezwungen, weiterzureden. »Okay, ich denke nur, dass es wichtiger wäre, über zum Beispiel Karakorum zu reden.« »Genau«, rief ein anderer Schüler dazwischen. »Werden die Magier nochmal angreifen?« Der alte Geschichtslehrer zögerte erst, doch die ansteigende Unruhe und die brennend interessierten Blicke der Schüler überredeten ihn. Plötzlich wurde Herr Burke wesentlich ernster, setzte sich auf seinen Stuhl und senkte den Blick. »Nur wenige wissen, was damals wirklich passiert ist. Die Regierung behauptet, den Krieg gewonnen zu haben, aber das stimmt nicht. Ihr habt bestimmt schon von den Gerüchten gehört, von den riesigen Echsen aus der Hölle.« »Das sind doch nur Spinnereien«, rief ein Schüler dazwischen und lachte laut. Birks Augen funkelten auf. »Das ist die Realität. Ich habe es doch selbst erlebt.« »Sie waren in der Armee?«, fragte ihn Margaret. »Einheit 402, Sturmkommando. Ich habe alles hautnah erlebt. Nur Gott, es ist zu verdanken, dass ich noch lebe.« »Gott hat bestimmt nichts damit zu tun und diese Echsen sind doch auch keine Kreaturen der Hölle.« Herr Burke wandte sich ab. Seine Worte waren nur noch ein Flüstern. »Ihr könnt's nicht verstehen. Wie solltet ihr auch?« »Und wer hat die Schlacht denn wirklich gewonnen?« »Niemand. Beide Seiten waren vernichtet. Einen Waffenstillstand gibt es nicht und gab's auch nie. Die Magier haben sich seit damals in der Stadt verschanzt. Niemand weiß, was hinter den Toren vor sich geht. Jeden Bote, den man schickte, wurde nie wieder gesehen.« Sein Blick war starr und er schwitzte stark. Vor seinem geistigen Auge sah er das Blutvergießen noch einmal ablaufen. Ein Strom aus Erinnerungen und für einen Moment dachte er echt, nochmals auf dem Schlachtfeld zu stehen. Doch wie real es ihm einen Augenblick auch schien, er konnte nur zusehen. Und egal wie sehr er sich auch wünschte einzugreifen, er war nur Zuschauer. Ein Beobachter der Vergangenheit, einer Realität, die es nur noch in ihm gab. Einige Schüler schmunzelten oder tuschelten leise. Sie machten sich lustig über ihren Lehrer und hielten ihn für verrückt. Moto sah in dem Geschehen ein Aufeinanderprallen zweier Welten. Die eine geformt durch das Fernsehen und den Wissensreichtum, die andere zertrümmert und neu geschaffen durch Gefühle. Individualität, dachte er. Ist Individualität gleich dem Chaos? Weil kein Individuum ein anderes versteht? Wenn der Charakter eines Menschen durch seine Erlebnisse geformt wird, dann ist die Individualität nicht viel mehr als ein Spiegel der Zeit. Ein schrilles Klingeln beendete seinen Gedankengang. Das Klingeln, welches das Ende der Unterrichtsstunde einläutete, war für ihn der Ruf der Freiheit, jedenfalls für 15 Minuten, bis die Physikstunde begann. Eine Unruhe brach in der Klasse aus. Alle packten zügig ihre Stifte, Hefte und Bücher ein und drängten sich zum engen Ausgang. Auch Moto stand auf und schlenderte zwischen den Tischreihen nach vorne. Auf dem Korridor sah er Thomas' blonden Kopf in der Masse verschwinden. Er musste zügig gehen, um ihn noch einzuholen. Einige Sekunden marschierten sie nebeneinander schweigsam den Gang entlang, bis sie zum Treppenhaus gelangten. »Ich will zu meiner Schwester.« »Lyria? Sie sieht wirklich atemberaubend aus.« Ein Lächeln bildete sich auf Motos Gesicht ab, während sie die Treppe abwärts zur Aula stiegen. »Leider muss ich dich enttäuschen, sie hat bereits einen Freund. Peter heißt er, glaube ich.« »Peter? Der mit dem Auto?« »Genau. Was findet sie denn an dem? Das musst du sie schon selber fragen.« In der Aula war es proppevoll. Die Schüler hatten sich in Schlangen vor der Essensausgabe aufgestellt oder saßen auf den Bänken und verzehrten ihre Pausenbrote. Am anderen Ende, kurz vom Ausgang zum Schulhof, entdeckte Moto seine Schwester. Ihr langes, kakaobraunes Haar hatte sie zu zwei Zöpfen zusammengebunden. Sie trug ein rotes Hemd und dazu einen knappen, schwarzen Minirock. Gerade kramte sie in ihrer Handtasche herum und marschierte schnurstracks auf den Ausgang zu, als Moto sie rief und eilig mit Thomas im Schlepptau näher kam. »Was hast du vor?« fragte Moto sie. »Ich will zu Peter«, antwortete sie schnell und ging dann weiter durch die Tür auf den Schulhof. »Warte doch mal«, rief ihr Moto noch hinterher und wetzte dann ebenfalls auf den Schulhof. Seine Schwester hielt jedoch nicht an. Mit strammen Gangen marschierte sie stattdessen an den Fahrradständern vorbei zum Parkplatz, genau auf ein Auto zu. Ein junger Mann stieg aus seinem Auto aus, legte die Schlüssel aufs Dach und umarmte Lyria küssend. »Warte doch«, genervt nahm Lyria die Lippen von ihrem Freund und drehte sich zum Moto um. »Was denn? Was ist mit dem Geschenk für Mama? Ich fahr gleich mit Peter in die Stadt, dann kaufe ich eins, okay?« »Jo, wir nehmen eine fette Karre, ey«, wandte sich Peter ein und legte seinen Arm um Lyrias Hals, als wäre sie sein Besitz. »Scheiß Proll«, schimpfte Thomas. »Neidisch oder was?« »Bestimmt nicht, ist doch nur ein Haufen Metall.« »Ach, halt doch die Fresse«, drohte Peter und zupfte seine Lederjacke zurecht, aber Lyria beruhigte ihn. »Komm, Süße«, befahl er und setzte sich in den Wagen. »Hey, warte mal«, hielt Moto sie auf. »Ich hab gedacht, wir suchen das Geschenk zusammen aus.« »Moto, jetzt stell dich nicht so an. Erstens geht das mit Peter wesentlich schneller und außerdem habe ich jetzt frei und du nicht. Und im Auto ist auch kein Platz mehr.« »Nein, ich will mit.« »Na gut, Herr Wintertal«, antwortete seine Schwester genervt, drehte sich zum Auto und beugte sich zu Peter hinab. »Du musst nicht mitkommen, aber ich werde jedenfalls schwänzen«, wandte Moto sich zu Thomas. »Nee, ich komm mit. Hab ja noch nie geschwänzt.« Dann plötzlich spürte Moto wieder dieses Gefühl, diese Stimme, diesen Drang, sich von Thomas fernzuhalten. Die herabwürdigen Gesichter der Schüler rauschten wieder durch sein Gedächtnis, bis er nach ein paar Sekunden aufschreckte. Es war wieder einmal passiert. Er war in seiner aus Gedanken gesponnenen Welt entglitten und für einen Moment hatte er seine eigene Existenz vergessen und bestand nur noch aus Gedanken. Es war wie in Trance, als wenn man für einen winzigen Augenblick in einer anderen Welt wäre. Dies war ihm jedoch nichts Neues. Schon mehrere Male hatte er solche Erfahrungen erlebt, jedoch immer nur, wenn er alleine war. Und erst jetzt merkte er wirklich, wie heftig diese Erfahrung doch ist. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass es nicht so einfach war, wieder in die Realität zu gelangen. Konzentrieren konnte er sich auf gar nichts mehr. Der Kopf war völlig leer, er fühlte sich, als wenn er gar nicht mehr wäre. Nur dieses Kribbeln im Kopf erinnerte ihn noch an die Wirklichkeit. Es waren nur 2 Sekunden gewesen, die sein Gehirn brauchte, um wieder umzuschalten, aber für ihn war es eine Zeit ohne Zeit gewesen. Sie schien so lang wie ein Leben. Er war heidenfroh, dass endlich wieder alles normal war und verdrängte die vergangenen Sekunden sofort, dass auch niemand das merken solle. »Was hättest du ihr denn gekauft?«, fragte Moto seiner Schwester. Gemeinsam schlenderten die drei die Feldbaustraße entlang, Richtung Einkaufspassage. Keiner von ihnen hatte, seitdem sie losgegangen war, ein einziges Wort gesagt, bis Moto den Mund aufgemacht hatte. »Ich weiß auch nicht. Es ist schwierig für Mama ein Geschenk zu finden, sie verachtet Reichtum im Komfortjahr.« »Wirklich?«, mischte sich Thomas plötzlich ein. Sie sagt immer, es ist nie gut, zu viel zu besitzen. Das verschmutzt den Charakter, denn der größte Besitz eines Menschen ist er selbst, beantwortete Moto die Frage. Das heißt, sie läuft gegen den Strom? Sie ist also genau das Gegenteil dieser Konsumgesellschaft? Genau, es liegt wohl daran, dass sie nicht in der Stadt aufgewachsen ist. Aber eigentlich hat sie ja recht. Eigentlich ist es völlig egal, wie viel oder was man besitzt. Deswegen kann ich diesen Proller wie Peter auch nicht leiden. Vor allem, wenn sie denken, dass ich neidisch sei. »Neid, so etwas Primitives«, spottete Thomas. »Die primitivsten Gedanken sind oft die verführerischsten.« »Ich will euch ja nicht unterbrechen, aber ein Geschenk für Mama haben wir jetzt immer noch nicht«, unterbrach Lyria die Konservation. »Wenn sie auf Luxus keinen Wert legt, dann schenkt ihr doch etwas Persönliches, etwas vom Herzen.« Lyria nahm Thomas' Vorschlag mit Freuden entgegen. »Dann kostet es jedenfalls kein Geld«, sagte sie fröhlich und schlug vor, heute Abend etwas selbst zu basteln. »Warum denn nicht jetzt?«, fragte Moto. weil ich dann jetzt zu Peter kann, antwortete sie und überquerte auch schon die Straße. Schon während sie Moto noch flüchtig zuwinkte, verschwand sie hinter einer Hausecke. Aber, rief Moto, aber das kam schon zu spät. Und was machen wir jetzt? Fragte er und drehte sich zu Thomas um, doch er bekam keine Antwort. Der etwas korpulente Junge stand wie angewurzelt auf dem Gehweg. Sein struppiges blondes Haar wehte leicht im Wind und sein Blick war starr nach vorne gerichtet. Moto bemerkte die Angst in seinen Augen und folgte seinem Blick die Straße entlang. Auf der rechten Seite der Straße endete der große, eingemauerte Stadtpark. Ein Stück weiter vor ihnen war der Eingang zu dieser Grünanlage. Ein hohes Tor, durch das ein Sandweg hindurchlief und mit dem Gehwegplatten verschmolz. Es war gerade mal kurz vor 10 und bis auf ein paar wenige Passanten war auf den Straßen noch nicht viel los. »Was hast du?« »Es ist besser, wenn ich jetzt gehe«, antwortete Thomas drängend und ging eilig zum Parkeingang. »Hab ich etwas Falsches gesagt oder getan?« wunderte Moto sich und beobachtete Thomas, wie er zügig in den Park abbog. Einige Sekunden verharrte Moto und überlegte, ob er ihm folgen solle, als eine Gestalt ebenso eilig die Straßen überquerte. Irgendetwas kam ihm seltsam vor. Er hatte so ein Gefühl, dass dieser Junge der Grund für Thomas' plötzliches Verschwinden sei. Trotzdem es sommerlich warm war, trug der Junge eine schwarze Lederjacke. Er war ein Stück größer als Moto und wahrscheinlich auch älter. Moto folgte ihm. Er ging an der Mauer des Parkes entlang zum Eingangstor. Vorsichtig lugte er um die Mauer in den Park. Ein paar Meter weiter, unter einer alten Eiche etwas abseits vom Sandweg, war Thomas stehen geblieben. Vor ihm stand der Fremde und sie schienen zu streiten. Moto kam ganz hinter der Mauer hervor und ging auf die beiden zu. Erst langsam und vorsichtig, nicht wissend, was dort genau vor sich ging, aber als Thomas gestoßen wurde und der Fremde ein glänzendes Messer unter seine Jacke hervorholte, fing Moto an zu rennen. Er stürmte auf den Fremden los, der ihn überrascht anguckte. »Was ist hier los?« rief Moto drohend und kam wieder zum Stillstand. Thomas wirbelte erschrocken herum und starrte Moto mit entsetztem Blick an. »Moto, ich wollte nicht, dass du damit reingezogen wirst.« »Jetzt holst du dir auch noch Verstärkung, du Feigling. Mit euch beiden nehme ich doch locker auf.« Die Klinge glitzerte bedrohlich in der Sonne, als der Fremde seinen Arm zum Angriff anhob. Doch sofort reagierte Moto und huschte zwischen die beiden. Mit seiner linken Hand umklammerte er den Arm mit dem Messer und die andere legte er auf den Brustkorb des Fremden, um ihn wegzustoßen. »Hey, hey, lass sofort los!« schrie der Junge und versuchte, sich aus dem Griff zu lösen. »Lass das scheiß Messer fallen!« forderte Moto wütend, aber der Junge tat das nicht. Mit voller Kraft drückte er gegen, dass sich die Klinge langsam immer mehr Motos Hals näherte. Bedrohlich kamen sie immer näher und näher. Moto lief der Schweiß, der Angstschweiß. Eine panische Angst machte sich in ihm breit und brachte das Adrenalin zum Explodieren. Mit aller Kraft, dass seine Muskeln schon aufschrien vor Schmerz und Belastung, versuchte er entgegenzuwirken, aber der Junge war einfach zu stark. Er spürte einen leichten Stich am Hals, wie die Klinge drohte, in sein Fleisch einzudringen, und er schrie, so laut er konnte. Für ihn begann sich alles im Kreis zu drehen, ein seltsames, extrem starkes Gefühl überrannte ihn, und dann wurde es schwarz. Er merkte noch, dass er zu Boden stürzte, als ihn die Ohnmacht übermannte. »Moto, Moto!« hörte er eine Stimme rufen. Sie wirkte verzerrt, wie in einem Traum, und erschien, als wenn sie Meilen entfernt wäre. Leise und flehend drang diese Stimme zu ihm hindurch. Er merkte, dass sie der Realität entstammte und dass sie ihn dorthin auch wieder zurückholte. Wie aus einem Albtraum schreckte er hoch. Thomas kniete neben ihn und schaute ihm den verbitterten Blick an. Sie waren immer noch im Park. »Was ist denn passiert?« fragte Moto verwirrt und stand wieder auf. »Moto, geht's dir gut?« »Ja.« »Wo ist dieser Typ denn hin?« »Der ist abgehauen.« »Was ist denn passiert?« »Ich kann mich nur noch an das Messer erinnern.« »Ich weiß es auch nicht genau, seine Jacke fing an zu qualmen. Dann hat er laut aufgeschrien und ist davongerannt.« »Echt? Das verstehe ich jetzt gar nicht.« »Ich auch nicht, aber das warst auch du, oder nicht?« Motos Blick senkte sich. Er versuchte, sich zu erinnern, aber er hatte keinen blassen Schimmer, was passiert war. »Ich glaube nicht. Wie sollte ich denn das angestellt haben?« »Naja, in Zeiten der Magie und der Schläferkrankheit ist doch alles möglich.« Verwundert schaute er Thomas in die Augen. »Schläferkrankheit? Ihr sagt bloß, du hast davon noch nichts gehört. Es kommt doch ständig im Fernsehen.« »Wir haben keinen Fernseher.« »Nicht? Aber ein Radio oder jedenfalls eine Zeitung.« »Das auch nicht. Meine Mutter meint, man kann den Medien einfach keinen Glauben schenken. Schlechte Nachrichten sind ja deren Geldquelle.« »Das ist doch aber unausweichlich.« »Wenn es den Reportern und Senderanstalten nicht immer nur um Profit gehen würde, dann schon.« Es müsste darum gehen, die Nachrichten absolut neutral und aus jedem Blickwinkel zu berichten, nicht welcher Sender oder Reporter sie als erstes bringt. Eine Nachricht, Reportage oder Bericht darf keinerlei Meinung beinhalten, denn das fördert die Vorurteile der Menschen. Leider ist Geld das Blut einer Zivilisation. Ihr Antrieb, ohne das würde sich gar nichts bewegen. Der Kapitalismus versklavt die Menschen. Sie lassen sich von Ruhm und Geld verführen und einsperren, da all ihr Denken, all ihre Ziele nun von dem Geld abhängig sind. Dies nennen sie dann Freiheit. Ich weiß, was du meinst. Es ist eine teure Freiheit und eine Freiheit auf Zeit. Wachstum, die Wirtschaft und Industrie muss wachsen, sonst herrscht Stillstand. Dass der Tod einer jeden Wirtschaft bedeutet. Aber wie lange soll das denn so weitergehen, bis ganz Actina eine einzige Stadt ist und jeder Baum, jedes Tier, jede Ressource vom Angesicht dieser Welt verschwunden ist? Das ist ein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Tiere passen sich ihrem natürlichen Lebensraum an, Menschen hingegen passen den Lebensraum ihren Bedürfnissen nach an. Die Frage ist, ob es an der Intelligenz selbst oder der Mischung aus tierischem Instinkt, Trieb und der Intelligenz liegt. Du meinst also, eine rein intelligente Spezies würde nicht die Natur ausnutzen? Vielleicht, ich weiß es ja auch nicht. Es ist nur einer meiner unzähligen Gedanken. Wenn du dir solche Gedanken machen kannst, warum bist du denn so schlecht in der Schule? Ich wollte dich jetzt nicht beleidigen. Schon gut. Schule ist einfach langweilig. Immer geht es nur um Zahlen, Formeln und Rechnungen. In Wirtschaft wird dann ständig erklärt, wie wichtig das Geld doch sei und wie sehr unser Leben von diesem eigentlich wertlosen Papier doch abhängig ist. In Chemie lernt man, dass alles nur aus kleinen Teilchen besteht, dass wir also nicht viel mehr als ein Haufen Moleküle sind. Es gibt noch einen ganzen anderen Haufen solcher Dinge, aber alle sind so unendlich weit entfernt und wirken so tierisch unwichtig, jedenfalls für mich. Warum soll ich mir das ganze Wissen der Menschheit einverleiben, wenn ich nicht mal weiß, warum oder wofür ich es benötige? Man lernt allerlei Dinge in der Schule, aber es ist nur Wissen ohne Erfahrungen. Dieser öde Massenunterricht führt nur dazu, dass die meisten die Lust am Lernen schon sehr früh verlieren. Sie lernen nur noch, wenn es gefordert ist, und selbst dann nur für irgendwelche Noten, meistens jedenfalls. Dabei kann das erforderte Wissen sich niemals mit dem Wissen eines Interessierten messen. Nur wenn die Seele nach dem Wissen strebt, ja förmlich schreit, kann man es doch eigentlich nur Lernen nennen. Alles andere ist einfach Aufnehmen und Abspielen. Damit gibt man den Lehrer die Illusion, es würde ein Interesse existieren. Ein paar Sekunden herrschte Stille. Moto schaute auf seine Uhr. Er hatte in der Diskussion völlig die Zeit vergessen und auch sonst alles um ihn herum. Gemeinsam schlenderten sie weiter über den Rasen hin zum Sandweg. Willst du noch mit zu mir? Gerne. Was wollte dieser Idiot überhaupt von dir? Ach, er wollte nur mein Essensgeld, das macht er schon seit Jahren. Und du hast dich nie gewehrt? Das Geld ist mir egal, Hauptsache er lässt mich in Ruhe. Nur heute hatte ich das Geld vergessen und er war ein wenig sauer. Ein wenig sauer? Wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte er dich abgestochen. Ach, dazu ist er viel zu feige. Er wollte mir nur ein bisschen Angst machen. Aber egal, er hat es jedenfalls verdient. Es war ein altes Holzhaus. Der Garten war zugewuchert, als hätte er noch nie einen Gärtner gesehen. Motojo öffnete das Gartentor und schlenderte über den Steinpfad Richtung Eingangstür, als er sich zu Thomas umdrehte. Du bist ja nicht so ein oberflächlicher Typ, aber ich sollte dir über meine Mutter etwas erzählen. Du hast ja schon mitbekommen, dass sie einen etwas eigenwilligen Charakter hat. Das trifft aber auch auf ihr Aussehen zu. Sie hat eine alte Narbe im Gesicht und ihre Hände sind, naja, schwarz. Kurt schien Thomas zu überlegen, bis er nüchtern antwortete. Wie ist denn das passiert? Moto drehte sich um und stieg die wenigen Stufen hinauf auf die Terrasse, hin zur Haustür. Sie hat's noch nie erzählt, sagte er und öffnete die Tür. Bin wieder da, Mama, rief Moto, während er seinen Rucksack in die Ecke pfefferte.